Also, wir sind heute offiziell mit dem Nebensprechen angemeldet, wollen aber eigentlich ein ganz anderes Podcast-Format bewerben und vorstellen. Und zwar geht es um die Flimmerfragen. Das habe ich mir ja ein wenig ausgedacht und möchte damit in der nächsten Woche beginnen. Und die Aufnahme hier soll zum einen ein bisschen Werbung sein, was auch im Nebensprechen dann veröffentlicht wird, aber auch die Nullnummer für das neue Format. Ich habe mir so ein paar Fragen ausgearbeitet zusammen mit der Steffi, wo wir jetzt so ein bisschen Frage-Antworten spielen. Und ich hoffe doch, dass gegen Ende hin vom Chat oder auch von den hier Anwesenden die ein oder andere Frage noch dazukommt, die wir natürlich dann gern beantworten werden. Machen wir so. Wollen wir loslegen? Ja, können wir machen. So, also verraten hast du uns ja mehr oder weniger schon den Namen, aber was steckt denn hinter dem Namen? Ja, also der Name setzt sich eigentlich für mich aus zwei Begriffen zusammen. Nämlich einmal der Flimmerkiste und dem Flimmer selbst. Denn es soll ein Rätsel-Podcast werden, der sich erstmal primär mit Film und Fernsehen beschäftigt. Und da liegt das nahe mit der Flimmerkiste. Und das Flimmern an sich ist auch ein Synonym für brillieren oder mit Wissen glänzen, beziehungsweise da auch Erfolg zu haben. Und ich hoffe, dass das die Hörer durchaus tun, denn sonst geht es mit dem Format gar nicht weiter. Das klingt ja schon mal interessant, aber wie kam es denn dazu? Also, ja, dass dir das da eingefallen ist. Ich habe ja öfters so spontane Ideen, die ich dann doch nicht umsetze. Das mit meinem Personal Podcast hat ja auch recht lang gedauert. Aber irgendwie ging das recht schnell. Ich hatte eine schlaflose Nacht hinter mir und mir ist so auf Arbeit dann in meinem Halbschlaf irgendwie in den Sinn gekommen. Eigentlich wäre so ein Podcast-Format was ganz Tolles, wo die Hörer entscheiden, ob es weitergeht und wann es weitergeht. Und dann habe ich überlegt, wie kann man das Ganze denn umsetzen? Ja, und dann habe ich mir so überlegt, was wären so Themen, die mir gefallen könnten. Und ich glaube, es ist bekannt, ich mag so ein paar Filme oder allgemein Filme und Kino. Und ich habe schon in ein paar Folgen bei mir im Nebensprechen, wenn ich keine Shownotes hatte, einfach mal so ein Filmzitat reingesetzt, in der Hoffnung, irgendwann mal beantwortet das einer und die Interaktion mit dem Hörer kommt zustande. Denn ich glaube, das kennen viele Podcaster, so ein bisschen Interaktion wäre ganz toll. Ist bei einem Personal Podcast immer ein bisschen schwierig, die so einzufordern, weil man erzählt ja dann doch überwiegend von sich und privaten Dingen oder Dingen, die einen betreffen. Und da in Interaktion zu treten, ist manchmal schwer. Deswegen so ein offenes Thema und dann halt auch die Idee, dass man rätseln könnte. Das klingt ziemlich verlockend, wenn man mit anderen dadurch noch kommunizieren kann und sich ja diverse Ebenen des gleichen Geschmackes vielleicht finden. Ja, genau. Also ich habe es bewusst extra darauf ausgelegt, dass es ein Podcast wird, der eben auf die Interaktion mit dem Hörer und auch eben dem Rätselsteller, Fragensteller, das muss nicht zwingend ich sein, aber dazu kommen wir gleich noch, dass das zustande kommt. Und habe auch vorher mal rumgefragt, ob denn sowas überhaupt Interesse findet. Und die Resonanz war ganz positiv und deswegen habe ich das dann so langsam umgesetzt. Das ist gut. Ich habe das ja auch ein bisschen auf Twitter verfolgt, was du da rumgefragt hast und ich fand das ganz gut und bin auch wirklich gespannt darauf, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt hast du ja gerade schon auch angedeutet, dass das nicht zwingend von dir kommen muss, aber wer steckt denn so dahinter, hinter diesen Flimmerfragen dann? Naja, in der ersten Instanz erstmal wir beide, das kann man so sagen. Ich so ein bisschen mehr im Vordergrund im Moment. Ich hoffe, ich kriege dich noch so ein bisschen auch vors Mikro, aber du hast mir ja schon sehr viel Arbeit im Backoffice abgenommen, mit Listen schreiben und Filme sortieren und sowas. Das war sehr nett, dafür vielen Dank. Und ich hoffe, dass du auch das weiterhin machen möchtest. Ja, das haben wir ja, ich habe mich da ja verpflichtet für die nächsten Jahre. Ja, also man muss dazu sagen, ich habe dann irgendwann mal gefragt, ob Steffi mitraten möchte oder mitmachen möchte. Und sie hat sich dann ganz freiwillig und uneigennützig für das Mitmachen entschieden. Und dafür recht vielen Dank. Freiwillig. Ja, Alter, jetzt lässt du mich wieder so dastehen. Mensch. Ach Quatsch, nein. Sonst hätte ich ja gar nicht erst irgendwie angefangen damit. Ja. Aber vielleicht, ich weiß ja auch noch gar nicht so viel darüber, weil du hast das ja auch für mich erstmal noch für ein Geheimnis gestaltet, weil es ja noch nicht so wirklich klar war, welche Rolle ich dann irgendwann da mal spielen werde. Mein Plan ist also aufgegangen, sehr schön. Genau, deswegen interessiert mich ganz sehr, wie die Folgen denn dann aufgebaut werden, sein sollten, dürfen. Ja, also ich habe jetzt so grob mir gedacht, ich stelle ein Rätsel in der ersten Folge, die wird am Freitag erscheinen, am 7., also bitte schon mal am 7.10. in den Kalender eintragen. Und da werde ich erstmalig ein Rätsel stellen, was nicht ganz so schwer sein wird, hoffentlich. Und dann hoffe ich, dass das jemand beantwortet, ansonsten wird das ein ganz kurzes Experiment. Denn erst wenn das Rätsel gelöst ist, wird es weitergehen. Und jetzt habe ich irgendwie so einen Faden verloren. Worauf wollte ich denn hinaus? ja, und in der nächsten Folge dann werde ich das Rätsel auflösen und ein neues einsprechen. Beziehungsweise kann auch jemand anders machen. Ah, das klingt super. Jetzt hast du schon ganz viel von Rätseln gesprochen. Was denn für Rätsel geben? Ja, also ich bin ja recht unkreativ und habe ja gesagt, das wird überwiegend um Filme und Fernsehen gehen. Da wird es anfänglich überwiegend sich um Zitate drehen. Aber später kann ich mir durchaus vorstellen, da noch eine Schippe draufzulegen und dann wirklich auch mal hinter die Kulissen zu gehen und auch so ein bisschen Trivia oder sowas aufzudecken. Und ich denke, da ist sehr viel geboten. Das kann ich von meiner Seite liefern. Allerdings biete ich auch an, dass das durchaus vom Hörer gestaltet werden kann. Er kann eben auch auf meiner Seite da Rätsel einreichen und auch gerne einsprechen. Und somit, denke ich, kriegen wir eine ganz bunte Themenvielfalt hin und müssen nicht zwingend bei Film und Fernsehen hängen bleiben. Ich bin wirklich gespannt. Hast du denn vielleicht ein kleines Beispielrätsel für uns? Ja, also ich habe mir mal so ein Spaßrätsel ausgedacht. Ich weiß nicht, wie weit jetzt hier jemand sprechen kann, der mitraten möchte oder auch der Chat. Ein ganz einfaches mathematisches Rätsel, um jemand in die Irre zu führen. Das wäre nämlich die leichte Aufgabe 6 plus 7 mal 2. Oh, Mathe ist ja voll mein Ding. Ja, also es wären jetzt nicht die... Ja, die erste Antwort ist schon da, von der Dotti. 20 in der Tat, Punkt vor Strichrechnung, also sowas, wo man auch mal um die Ecke denken muss. Im Gegensatz zu anderen Podcast-Formaten, die mit so Einstiegsrätseln zu tun haben, wird es nicht ganz so schwierig werden. Zumindest was Mathematik angeht, denn das kann ich auch nicht so gut. Und zum anderen habe ich ja noch eins rausgesucht. Nämlich ein Zitat, das möchte ich kurz vorlesen. Ich kann es zwar fast auswendig, weil das mein Lieblingszitat ist, aber wenn schon, dann richtig. Ich leg mal los. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Also ich kann dir schon mal sagen, dass das aus einem Film ist, den ich noch nicht gesehen habe. Ah, es muss nicht zwingend ein Film sein. Ich habe mir bewusst kein Filmzitat ausgesucht. Und der Ralf hat es richtig geraten. Es ist aus Goethes Faust. Oh, den habe ich tatsächlich gelesen. Der Auftritt von Mephistopheles. Ja, und hier im Chat ist auch nochmal die richtige Antwort von dem Herrn mit der langen Nummer, die sage ich jetzt nicht auf. Also es wird so in diese Richtung gehen. Es werden Zitate sein und dann schauen wir mal, was ich noch so zu Film und Fernsehen finde. Und ich hoffe natürlich, dass die Bereitschaft und auch die Beteiligung da ist, dass mir jemand das eine oder andere Rätsel einreicht. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich bin bereit und ich möchte da mitmachen, wie kann ich denn da mitmachen? Also da habe ich wirklich tatsächlich lange überlegt, wie man das einheitlich gestalten kann, dass wirklich jeder die gleichen Chancen hat. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass mehrere Kanäle dafür richtig doof sind. Das heißt, Twitter fällt weg, Es fällt E-Mail weg und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, dass man ganz einfach unter der Folge kommentiert und die Kommentare werden nicht automatisch veröffentlicht. Das mache ich vielleicht, wenn ich Zeit und Lust habe, dann, wenn die Folge abgeschlossen ist. Aber da hat wirklich jeder die Chance, auf die Seite zu gehen und dann zeitnah mir die Lösung oder uns die Lösung zuzusenden. Das ist ja für jeden in dem Sinne machbar und erreichbar, das finde ich gut. Das war auch so der Hintergedanke. Denn ich habe mir dann so gedacht, vielleicht verschiedene Kanäle, aber das ist dann auch vom Aufwand her zu viel und dann letztendlich auch eine genaue Zeit festzulegen, wer wann als erstes da gewesen ist, ist ein Riesenaufwand und deswegen so alles untereinander, schön Schritt für Schritt. Und es das heißt ja nicht, dass die eingereichte Antwort auch richtig sein muss. Da kann ich auch nochmal filtern. Also es kann durchaus sein, dass dann 10 Kommentare kommen und 2 stimmen und es war vielleicht nicht der erste gewesen, der dann eingeschickt hat, sondern der letzte zum Beispiel. Richtig, und es führt aber auch nicht dazu, dass irgendwie, ich sage jetzt mal, abgeguckt wird, sondern dass man halt wirklich selber drüber nachdenkt. Das finde ich gut. Ja, wobei man sagen muss, Filmzitate, ich habe ja schon ein bisschen recherchiert, es wird schwierig, da welche zu finden, die nicht irgendwo schon vermerkt sind. Also mit ein bisschen Google kommt man gerade bei den Filmthemen und auch mit ein paar Spezialseiten doch recht weit. Es soll ja auch eine lösbare Aufgabe sein, denn ich möchte ja, dass es weitergeht. Das ist schon richtig, aber man muss trotzdem sich selbst anstrengen, um ans Ziel zu kommen und kann halt nicht einfach von dem oben drüber abschreiben. Das stimmt. Und man muss natürlich sagen, Leute, die mit Filmen etwas zu tun haben, die sind zumindest bei den Rätseln, die ich stellen werde, durchaus schon mal in einer gewissen Position, wo sie eventuell eher noch auf die Lösung kommen. Okay, also wir wissen jetzt, worum es geht, was du machst oder was wir machen. Aber wo findet man denn das Ganze? Also ganz einfach unter www.flimmerfragen.de. Da gelangt man dann auf meine Hauptseite, wo eigentlich alle meine Podcast-Formate vorhanden sind. Die Seite wird dann im Laufe des Abends auch online gehen. Da kann man dann auch schon mal gucken, da kann man auch schon Rätsel einreichen. Da wird dann auch im Laufe dieses Abends die Nullnummer erscheinen. Und letztendlich, wie kann man uns noch kontaktieren? Es gibt einen Twitter-Account, @flimmerfragen, da kann man uns auch finden. Und ansonsten, ja, das müsste eigentlich reichen, oder? Ich glaube auch. Da kann genug Kontakt hergestellt werden. Ja. Jetzt hast du ja schon so angedeutet, dass es nur neue Rätsel gibt, wenn das alte Rätsel so gesehen gelöst wurde. Was bedeutet das? Wie oft wird ungefähr so eine Folge veröffentlicht? In welchem Intervall hast du dir das überlegt? Naja, ich wollte mir das Ganze offen lassen. Wenn es gut läuft und ich habe vielleicht ein paar Einsendungen da und auch schon genügend vorbereitet, also aktuell bin ich ganz froh, dass ich noch ein paar Tage habe, um mir noch ein paar Rätsel auszudenken. Ich wollte schon ein bisschen weiter sein. Kann das durchaus sein, dass das regelmäßig passiert. Das kann auf aufeinanderfolgenden Tagen sein, dass dann eine Folge rauskommt. Das kann auch mal 2-3 Tage Pause sein, kann auch mal eine Woche sein. Und ich denke, längere Pausen, die länger wie 10 Tage gehen zum Beispiel, die werde ich dann ankündigen. Weil es ist, ich denke schon, und das hinter der ganzen Aufgabe in großer Verwaltungsaufwand steckt, wenn das funktioniert. Und man da auch ab und zu mal vielleicht eine kleine Pause braucht. Ich habe ja insgeheim so die Hoffnung, dass es ein Selbstläufer wird, dass ganz viele Rätsel eingereicht werden und ich eigentlich nur so ein bisschen Administrator bin und ein bisschen koordiniere und vielleicht mir abends dann 10 Minuten Zeit nehme, so eine Folge einzusprechen und zu veröffentlichen. Aber ich glaube, das ist Wunschdenken. Also ich glaube, zumindest am Anfang wird es erstmal alle reinhören und mitraten. Vielleicht, aber schauen wir einfach mal, in welche Richtung es geht. Ich drücke uns die Daumen. Ja, ich uns auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Resonanz sein wird und wer mitmacht und wann denn die ersten Rätsel aufschlagen. Das kann ja wirklich alles sein. Muss ja nicht zwingend Film und Fernsehen sein. Ich werde natürlich ein bisschen gucken, denn gerade so ganz spezifische Sachen wie wirklich tiefgreifende Mathematik oder so, ich denke, das muss man nicht zwingend in so einem Podcast-Format, wo es eigentlich um lustige, leichte Rätsel gehen sollen. Muss man nicht zwingend drin haben. Okay, also Ich freue mich schon richtig auf die ersten Folgen und was da so rauskommt und was das für Rätsel werden. Bin wahnsinnig wirklich gespannt. Du hast es vorhin zwar schon mal kurz gesagt, aber vielleicht sagst du es nochmal, damit wir es uns alle in den Kalender schreiben können. Wann geht es denn endlich los mit den Flimmerfragen? Also offizieller Start ist heute. Ich habe vorhin ganz fleißig bei dem Geburtstagskalender auf Twitter schon dieses Format eingereicht, aber richtig, die erste Folge kommt am 7.10., ich denke so gegen 20:30 Uhr. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann diese Zeit auch beibehalten. Ich will da so ein bisschen kontinuierlich da diesen Faden reinbringen, denn dann kann nämlich auch der Zufallshörer, ja, oder wie soll ich denn sagen, nicht Zufallshörer, ja, kurze Pause. Ich würde es gern so gestalten, dass die Folge angekündigt wird, zum Beispiel morgens auf Twitter, dass man sagen kann, okay, heute Abend erscheint eine neue Folge und dann weiß der Zuhörer, 20:30 Uhr sollte ich vielleicht, wenn ich sofort mitraten möchte, mal die Ohren aufsperren. Und somit ist vielleicht auch der, der nachhört, dann immer in der Möglichkeit, da zeitnah dann irgendwann mal mitzuraten zu können. Das ist ein guter Plan. Da kann man sich gut dran langhangeln. Ich hoffe es doch. So, also kurz zusammenfassend heißt das neue Format Flimmerfragen. Wir sind alle gespannt, was da draus wird. Inklusive mir. Ich sag ja alle. Ja, ich wollte das nochmal bewusst betonen. Also ich bin wirklich sehr skeptisch, ob der Plan aufgeht, dass ich damit wirklich die Interaktion bekomme, die ich mir erhoffe. Gut, das wird ja die Zeit zeigen, ne? Ja, wir reden dann beim nächsten Mal drüber. Also Genau. wenn's, es kann ja sein, dass keiner mitredet und dann ist nach der ersten Folge schon Schluss. Also das kann durchaus passieren. Das hoffen wir natürlich nicht. Ja, ich auch Und nicht. um das vielleicht auszuschließen, können wir ja jetzt an den Punkt kommen, ob vielleicht irgendwelche Zuhörer noch irgendwelche Fragen haben, um das noch offener zu gestalten und vielleicht gleich alles aus dem Weg zu räumen, um dass das Interesse noch mehr geweckt wird. Also wenn dem so ist, einfach mal in den Chat schreiben vielleicht. Ja, gerne. Vielleicht hat man auch das ein oder andere vergessen in diesem Wahn des neuen Formates, wo man sich alles so idyllisch ausmalt, dass es funktioniert. Und dann hat man doch einen Punkt vergessen, der wirklich nochmal überdacht werden sollte, beziehungsweise den man aufklären müsste, könnte. Wir müssen Es die Stille auffüllen, es passiert nichts. ja, ich wollte gerade sagen, es kommen keine Fragen. Also haben wir scheinbar alle Fragen beantwortet, die man stellen kann. Ja, und wir haben noch 10 Minuten Zeit. Also es ging genau auf. Ich habe so gedacht, so 20 Minuten und dann noch ein bisschen Luft für Fragen. Und jetzt Tja, fragt keiner. schade. Ja, ich kann dir noch was erzählen. Erzähl mal, ich bin Und gespannt. zwar dieses wunderschöne Logo, das hat der Tim und du, ihr beide habt das irgendwie ausgekaspert. Und habt mich damit überrascht, zufällig auch noch an meinem Geburtstag. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dafür recht vielen Dank. Und jetzt machen wir auch gleich mal noch ein bisschen Werbung für den Tim sein Podcast. Das ist der Auf dem Holzweg Podcast. Den findet man, glaube ich, unter holzweg.me. Dafür vielen Dank auf jeden Fall für dieses Logo. Sehr Also schön. von mir auch ein großes Danke an Tim. Er hat meine Verzweiflung gespürt und ist mir zur Hilfe gekommen. Ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich nicht so hinbekommen, weil ich habe ihm nur was auf ein Blatt Papier gemalt, habe ihm das gesendet und habe gesagt, kannst du bitte? Da warst du quasi auf dem Holzweg und er kam wie immer zufällig vorbei. Genau so könnte man das sagen. Schön. Also, es regt sich nichts an Fragen. Jetzt die letzte Gelegenheit. Ansonsten hätte ich gesagt, gönnen wir den anderen noch eine Pause und machen hier Schluss, bevor es dann Nee. um 20 Uhr weitergeht. Nee. Nee? Nee? Nee. Nicht? Willst du weiter? Mach weiter. Naja, wir haben ja noch was, was wir bewerben wollen. Ach so, dann bewerb mal. Und zwar hatte der Ralf das ja schon in seinem letzten Podcast erzählt, Vorletzten. kurz vorletzt. Entschuldigung, bitte, ich bin Ja, wenn schon, vielleicht dann nicht ganz richtig. up to date. In der Folge 86. Genau. Dann eben so, dass wir gerne in der Folge 111 ein Frage- und Antwortspielchen machen wollen. Und da brauchen wir auch wieder Fragen von euch, die wir euch beantworten sollen. Genau, wir kopieren bei großen bekannten Formaten und haben uns überlegt, dass wir das zu der dreistelligen Schnapszahl gerne tun wollen. Ist noch ein bisschen Zeit, das wird wohl Anfang Dezember stattfinden, das Ganze, also diese Aufnahme und dann auch die Veröffentlichung. Und es wäre schön, wenn wir da ein paar Fragen hätten, also ein bisschen Interaktion, und die wir dann entsprechend, wie wir Lust und Laune haben, beantworten werden. Und die Fragen schickt ihr einfach an nebensprechen@icloud.com. Da bin ich auch schon wahnsinnig gespannt, ob da Fragen kommen und wenn ja, was für Fragen kommen. Also gegenwärtig sind noch keine vorhanden. Es wird eine sehr kurze Sendung werden. Ja, dann sagen wir uns Hallo und Tschüss. Genau, aber ich habe so die Idee, dass das vielleicht so zum Einjährigen sein kann. Dann können wir uns ja kurz über Geburtstage unterhalten, über das Bestehen des Nebensprechens seit einem Jahr, und dann sagen wir Tschüss. Okay, das machen wir so. Genau, und dann hätte ich gesagt, sagen wir jetzt auch Tschüss. Und lassen hier alle mal kurz 5 bis 10 Minuten durchatmen, bevor dann, ich glaube, der Jörg als nächstes kommt und weitermacht. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank, und wir sind dann mal gespannt, was da demnächst kommt. Ich von meiner Stelle sage erstmal Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.